Erster im ersten Jahr seiner Herrschaft als König von Persien gab Gott dem König Kyros den Gedanken ein, einen Befehl zu erlassen. Dieser Befehl sollte im ganzen Königreich schriftlich verbreitet werden, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hatte. Zweiter König Kyros von Persien sagte, Gott des Himmels, der Herr, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem in Juda einen Tempel zu bauen. Dritter, jeder von euch, der zu Gottes Volk gehört, soll nach Jerusalem in Juda gehen, damit er dort den Tempel des Herrn, des Gottes Israels, baut. Gott wird mit ihm sein, denn dieser Gott wohnt in Jerusalem. Vierter, die Menschen, die an den Orten leben, wo die Übriggebliebenen wohnen, sollen diese unterstützen. Sie sollen ihnen Silber, Gold, Besitz und Vieh geben, zusätzlich zu den freiwilligen Spenden für den Tempel Gottes in Jerusalem. Fünfter, daraufhin machten sich die Familienoberhäupter aus Juda und Benjamin, die Priester und die Leviten bereit. Alle, die von Gott dazu bewegt wurden, gingen nach Jerusalem, um den Tempel des Herrn zu bauen. Sechster, alle Menschen in ihrer Umgebung unterstützten sie mit vielen Dingen. Sie gaben ihnen silberne und goldene Gegenstände, Besitz, Vieh und andere wertvolle Dinge, zusätzlich zu den freiwilligen Spenden. Siebter, König Kyros gab auch die Gefäße aus dem Tempel des Herrn zurück. König Nebukadnezar hatte diese aus Jerusalem mitgenommen und in den Tempel seines Gottes gestellt. Achter, Kyros, der König von Persien, übergab diese Gefäße seinem Schatzmeister Mithridat. Dieser zählte sie dann dem judäischen Fürsten Sheshbazar. Neunter, die Liste der Gefäße enthielt 30 goldene Schalen, 1000 silberne Schalen und 29 Pfannen. Zehnter, es gab auch 30 goldene Becher, eine Anzahl silberner Becher, 410 andere Becher und 1000 weitere Gegenstände. Elfter, insgesamt waren es 5400 goldene und silberne Gegenstände. Sheshbazar brachte all diese Dinge mit, als die Gefangenen von Babylon nach Jerusalem zurückkehrten.